Zum Beispiel ins Knoblauchsland. Na, da haben wir es schon. Lauter Gemüsefelder. Wenn ich da an früher denk, nix als Urwald. Stück für Stück haben die Menschen damals den Wald hier geräutet oder wie es heute heißt, gerodet, um Platz für Häuser und Felder zu schaffen. Großreuth, Klarreuth, Reutlitz und andere Orte sind so entstanden. Ja, du liebe Zeit, hat man denn nicht einmal auf dem Land mehr Ruhe? Ach, freilich, da heraußen gibt's ja jetzt einen Flughafen. Ja, ja, fürs Fliegen haben sich die Leute rund um Nürnberg immer schon begeistern können. Das werde ich euch gleich beweisen. Na, wo hab ich's denn? Da. 12. November 1787. Aha, die Maschine hat wieder was zu erzählen. 28. Luftfahrt mit Ballon. Pilot François Blanchard. Geringe Bewölkung. Leichter Wind aus Südwest. Start am Nürnberger Judenbühl, heute Stadtpark, 11.26 Uhr Ortszeit, 60.000 Zuschauer, maximale Flughöhe 4.800 Fuß, Landung Boxdorfer Wäldchen, 12.15 Uhr. Monsieur Blanchard gibt uns das vereinbarte Zeichen. Jetzt! Lass die Leinen los! Du meine Güte! Der Herr Aeronaut hat keine Verbindung mehr zur Erde. Dieser Franzose, ein echter Teufelskerl. Sogar über den Kanal zwischen England und Frankreich ist er mit seiner Luftkugel schon geflogen. Ach, endlich erfüllt sich ein alter Traum. Der Mensch kann fliegen, nicht mehr lang. Und man fährt zum Mond. Tja, zum Mond? Und wenn schon, da herunten auf der Erde bleibt die Zeit stehen. Hier müssen die Leute mit der Schneckenpost kriechen. Mehr als 4 oder 5 Meilen kommt man damit am Tag nicht vorwärts. Eine Schande ist es. Ja, genau. Und kaum sind die Pferde in vollem Galopp, da muss der Kutscher schon wieder vor einem Schlagbaum anhalten, weil es in Deutschland nichts als Grenzen gibt. Jeder kleine Fürst hat sein eigenes Reich und kassiert Zoll. Ach, ihr werdet schon sehen. Jetzt wird alles anders. Wer kann den Menschen Grenzen setzen, wenn sie durch die Lüfte schweben? Da, die Luftkugel. Ganz klein ist es schon geworden. So hoch oben ist sie. Nicht größer als der Zwergenhall. Jetzt fliegt sie in Richtung Ton. Schnell, schnell hinterher. Ich will sehen, wie sie landet. Kommt, kommt, Frau Mutter. Kommt, schnell. Ui, was ist denn das? Ja, der Monsieur hat was aus dem Ballon geworfen. Aber seltsam, es fällt so langsam. Wie eine Feder. Und es hängt einem... Ja, was soll denn das überhaupt sein? Das ist sowas wie ein... Wie ein Schirm. Und der Körble hängt dran. Ha? Jetzt landet's. Da ist ein Hund. Ui, ich seht nur, ein Hund sitzt im Korb. Ein echter Hund. Ach, ist der süß. Der ist vom Himmel gefallen. Grandios. Wirklich grandios. Vivat! Vivat, Monsieur Blanchard, vivat! Ja, der Blanchard, das war schon, ne? Luftkugeln, Flugzeuge und was weiß ich noch alles. Alleweil die Fliegerei da in der Norris. Eine ganz nasche war ja die Kunstluftschifferin Elvira Wilson. 1934 ist die kopfüber an einem Ballon hängend übers Volksfest geschwebt. Da ist einem schon vom Aufschauen ganz anders schwamm.